Die Entwicklung in der DDR erinnert an die Geschichte vom Hasen und dem Igel. Wann immer der Hase namens SED sich am Ziel wähnt, ist der Igel in Gestalt der inner- und außerparteilichen Opposition schon da. Heute hat die SED gezeigt, dass der Hase nicht länger ängstlich mit angelegten Löffeln in der Ackerfurche kauert, sondern weiter das Geschehen auf Feld und Flur bestimmen will. Es war ein spannender Tag in Ost-Berlin. Rücktritt des alten Politbüros, Wahl des Neuen durch das Zentralkomitee der SED, die Ankündigung eines neuen Wahlgesetzes und erste Reaktionen der demokratischen Gruppierungen in der DDR. Auf all das werden wir in dieser Sendung eingehen. Interessanteste Figur im neuen Führungszirkel ist der Dresdner Bezirksparteichef Hans Modrow, der auch Regierungschef werden soll. Von ihm ein Porträt. Die personellen Veränderungen und konkreten Reformankündigungen haben indes nicht zu einem Nachlassen des Flüchtlingsstromes geführt. Die Lage in der DDR und die bevorstehende Reise von Bundeskanzler Helmut Kohl nach Polen bestimmten denn heute auch den Bericht von Bundeskanzler Kohl zur Lage der Nation im geteilten Deutschland und die Aussprache darüber im Bundestag. Kontrovers wird in dieser Sendung das Thema behandelt, inwieweit das neue Wohnungsbauprogramm der Bundesregierung angesichts des Zustroms von Übersiedlern aus der DDR ausreichend ist. Zu unserem ersten Beitrag. Nach der Neuwahl des SED-Politbüros demonstrierte das alte und neue Mitglied Günter Schabowski, für Information und Medienpolitik zuständig, dass die staatsbeherrschende Partei willens ist, den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen Rechnung zu tragen. Am Abend hatte Schabowski kurzfristig zu einer internationalen Pressekonferenz geladen. Dazu Arno Bayer. Also dem Zentralkomitee liegt mit dem Entwurf des Aktionsprogramms auch der Vorschlag für die Ausarbeitung und nicht nur für die Korrektur, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eines Wahlgesetzes vor, das also, glaube ich, also diese Forderung in Rechnung stellt. Freier Wahlen, also unter Berücksichtigung der in der DDR vorhandenen politischen Kräfte, die für eine solche Wahl in Betracht kommen. Und das kann nur in einem Prozess demokratischer Willensbildung und letztlich im Konsensus mit allen gesellschaftlichen Kräften, die in dieser Frage mitzureden haben, geschehen. Soweit Schabowski zum Thema freie Wahl. Natürlich auch von den Korrespondenten immer wieder gestellt die Frage, wie wird denn die DDR in Zukunft und auch jetzt mit der massenweisen Ausreise ihrer Bürger umgehen? Wir brauchen dringend jeden. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass es nicht durch eine einzelne Maßnahme, durch Absichtserklärungen und seien sie noch so entschieden und ehrlich gemeint, aber eine Rede ist natürlich eine Absichtserklärung, dass diese Prozesse gestoppt werden, von heute auf morgen oder schon bis übermorgen, sondern es wird noch weitergehen. Und sie werden nur entschieden gebremst und überhaupt aufhören, wenn es uns gelingt, wenn es der SED gelingt, Vertrauen zu erwerben durch ihre Politik, durch ihre Handlungen und durch die Personen, die diese Handlungen ausüben. Und wenn es ihr gelingt, alle gesellschaftlichen Kräfte zusammenzuführen. Obwohl Schabowski, wie eben gehört, ein neues Wahlgesetz in Aussicht stellt, so ließ er doch keinen Zweifel daran, dass die SED auch mit Rückblick auf die letzten 40 Jahre weiterhin ihre Führungsrolle beansprucht. Wir sind vielleicht die Kraft, die politische Kraft, die am konsequentesten interessiert ist an der Bewahrung der sozialistischen Grundlagen unserer Gesellschaft und natürlich nicht nur an der Bewahrung, sondern deshalb ja auch Erneuerung und Erneuerung der Partei selbst. Und aus diesen Umständen glauben wir, dass diese Prozesse, die jetzt vor unserem Volk stehen, die besondere Verantwortung der Sozialistischen Einheitspartei nicht in einem geringeren, sondern in einem stärkeren Maße erfordert. Dass die SED sich im Umbruch befindet, ist offenkundig. Dass sie diesen Umbruch nicht ohne innere Konflikte vollzieht, geht nicht zuletzt aus der Tatsache hervor, dass bei der Neuwahl des Politbüros durch das Zentralkomitee der Partei sowohl Sachwalter des alten, gescheiterten Kurses berücksichtigt wurden, als auch solche Männer, die als Reformer gelten. Über die Wahl des Politbüros und die Begleitumstände berichtet Peter Kappherrn. Nichts geht mehr in diesen Tagen in der DDR, ohne dass sich die verbliebenen Spitzenfunktionäre von Staat und Partei der Kritik der Bevölkerung stellen müssen. Undenkbar bisher, dass die Sitzung des Zentralkomitees von den Bürgern dazu benutzt wird, um von den Parteioberen Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Heute geschah es. Nachdem am Morgen bekannt geworden war, dass das komplette Politbüro, dieser höchste Führungszirkel der SED, zurückgetreten war, versammelten sich Mitglieder der Staatspartei auf dem Marx-Engels-Platz vor dem Haus des Zentralkomitees, wo zu dieser Stunde noch dessen Tagung lief. Zunächst stand der Ostberliner Parteichef Günter Schabowski Rede und Antwort. Dann, nachdem sich die Rufe nach dem Parteichef gemehrt hatten, erschien Egon Krenz höchstpersönlich. Bitte stehen! Diese Art der Fortsetzung der Tatkartagung ist auch für mich etwas Neues. Aber ich verstehe, dass ihr, liebe Genossinnen und Genossen, ihr, liebe Freunde, den Kurs der Erneuerung unserer Partei voll unterstützen wollt. Seine Genossinnen und Genossen von der Basis hatten schon geraume Zeit ihrem Ärger über den Zustand der Partei Luft verschafft. Es hat mich eigentlich bewegt, dass wir von allen Sachen, die in unserem Politbüro, in unserem ZK, in unseren gewählten Organen, von unseren Genossen der Partei in der letzten Zeit vorgegangen sind, nichts wissen. Und für mich steht eigentlich nur die Frage, wenn wir jetzt nicht anfangen, gerade auch in dieser Beziehung, ordentlich und sauber alles abzuarbeiten, dann werden wir auch in Zukunft nicht sauber arbeiten. Auch wenn die Demonstranten heute nicht spontan, sondern von den Parteigliederungen dazu aufgefordert erschienen, waren ihre Plakate und Zwischenrufe ein Beweis dafür, dass sie einen neuen Führungsstil der SED-Spitze erwarten. Immer wieder riefen sie, wir sind die Partei, forderten, die Sitzung des ZKs öffentlich abzuhalten und einen Parteitag einzuberufen. Nicht weniger deutlich waren wohl die Worte, die hinter den verschlossenen Türen fielen. Egon Krenz machte die abgelöste Führungsspitze für die Staatskrise verantwortlich. In der Nachrichtensendung Aktuelle Kamera wurde er so zitiert. Die Verantwortung dafür tragen nicht die Millionen ehrlichen Kommunisten, die schon seit längerem auf die sich angestauten Probleme unserer Gesellschaft hingewiesen haben. Die Verantwortung trügen vielmehr Genossen, die Subjektivismus in der Betrachtungsweise der Entwicklung und in der Entscheidung über wichtige Fragen der Gesellschaft als Meinung aller Parteimitglieder ausgegeben und durchgesetzt haben. Das Zentralkomitee fällte schon am ersten von drei Sitzungstagen die Entscheidung darüber, wer in Zukunft dem Politbüro angehören wird. Neu übrigens, dass auch Gegenstimmen bekannt gegeben wurden. Von den 157 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern des ZK wurden in das Politbüro gewählt Hans-Joachim Böhme, bei 66 Gegenstimmen. Entschieden wurde auch, wen die SED zukünftig an der Spitze des Ministerrates als Nachfolger von Willi Stoph sehen will. Weiter wurde beschlossen, der Volkskammerfraktion der SED zu empfehlen, Hans Modrow, seit heute Mitglied des Politbüros, mit der Regierungsneubildung zu beauftragen. Vom Parlament gewählt wird er, darauf deutet alles hin, schon in der nächsten Woche. Für morgen ist das Präsidium der Volkskammer einberufen worden. In der aktuellen Kamera dazu die Information. Auf dieser Sitzung sollen die Anträge zur baldestmöglichen Durchführung einer Plenartagung der Volkskammer behandelt werden. Wenn Modrow gewählt wird und seine Regierungsmannschaft zusammenstellt, kann man auch Aufschluss darüber erwarten, wie weit die SED bereit ist, die von ihr beanspruchte führende Rolle im Staat aufzugeben. Dass sich bereits eine grundlegende Veränderung in diesem Bereich, nämlich die Zulassung des neuen Forums, anbahnt, verkündete ebenfalls die aktuelle Kamera. Im Ministerium des Innern fand heute ein Gespräch mit Bärbel Bohley, Jutta Seidel und Rechtsanwalt Dr. Gregor Gysi über eine Eingabe statt, die die Anmeldung des neuen Forums als Vereinigung betrifft. Der Pressestelle des Ministeriums zufolge wurde von Frau Bohley und Frau Seidel nochmals bekräftigt, dass das künftige Wirken des neuen Forums auf der Grundlage der Verfassung erfolgen wird. Als ein weiterer Hinweis auf die Akzeptierung der Opposition kann der Appell der Schriftstellerin Christa Wolf gelten, den sie via Fernsehen und Radio an die Bürger der DDR richtete. Im Namen des neuen Forums, des demokratischen Aufbruchs, der SDP, der Bewegung Demokratie jetzt und der Initiative für Frieden und Menschenrechte forderte sie die Bürger zum Bleiben auf. Ein Anliegen, das die Staatspartei sicherlich teilt. Jetzt noch weggehen, mindern unsere Hoffnung. Wir bitten Sie, bleiben Sie doch in Ihrer Heimat. Bleiben Sie bei uns. Was können wir Ihnen versprechen? Kein leichtes, aber ein nützliches und interessantes Leben. Keinen schnellen Wohlstand, aber Mitwirkung an großen Veränderungen. Morgen und übermorgen wird sich das ZK unter anderem mit einem neuen Wahlgesetz befassen. Dann wird man eher abschätzen können, ob die SED auch bei weitaus strittigeren Fragen der organisierten Opposition entgegenkommt. Das ZK-Plenum findet, wie erwähnt, unter reger Anteilnahme von SED-Mitgliedern statt, die sich vor dem Gebäude versammelt haben. Mehrmals trat Günter Schabowski vor seine Genossen. Am Abend sah er sich mit einer neuen Forderung konfrontiert, der nach Einberufung einer Parteikonferenz. Hören Sie Klaus Machnow. Schabowskis Haltung dazu blieb unklar. Er wolle dem ZK die Forderung nach einer Parteikonferenz zwar vortragen, gab aber auch zu bedenken, innerhalb so kurzer Zeit gleichzeitig eine Parteikonferenz und einen Parteitag vorzubereiten, würde die Kräfte der Partei überfordern. Er verlangte von der Basis praktisch wieder Geschlossenheit und Gefolgschaftstreue. Der Entscheidung der Führung für oder gegen eine Parteikonferenz solle die Basis folgen. Das bedeutete letztlich Schabowskis Mahnung, die Stärke der Partei läge darin, dass sie kein wilder Haufen sei. Auch Krenz erklärte in Sachen Parteikonferenz, dem Zentralkomitee nicht vorgreifen zu können. Ein Drittel der Grundorganisationen genügt, um satzungsgemäß eine Parteikonferenz zu erzwingen. Grüß Gott, meine Damen und Herren. An einem historischen Tag haben wir unsere Sendung verlängert. Informationen über die Öffnung der Grenze der DDR bis 19 Uhr. Wir werden mehrfach nach Berlin schalten, wo am Nachmittag der Bundeskanzler, der seine Polenreise unterbrach, Willy Brandt, Dietrich Genscher und Walter Momper sprachen, wo das ZK der SED seine Sitzung abschloss und ein Aktionsprogramm vorstellte und wo in einer halben Stunde die SED eine Kundgebung plant, auf der Egon Krenz sprechen will. Wir berichten über Reaktionen aus Warschau und aus den Hauptstädten der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, aus Bonn und natürlich über die Situation an den Grenzübergängen. Ausgewählt haben wir Helmstedt und Rudolf Stein. Schließlich notieren wir noch den Rücktritt des Parteichefs Schiwkow in Bulgarien. Zunächst aber nach Berlin. Hans-Jürgen Fink hat dort eine Kundgebung vor dem Schöneberger Rathaus beobachtet, die, Herr Fink, anders kann man das nicht sagen, einen historischen Anlass hat. Es ist der historische Anlass, dass de facto die Mauer gefallen ist. Die Mauer, die vor mehr als 28 Jahren gebaut worden ist. Eine große Menge von Menschen, Berliner aus West und Ost, das war deutlich zu sehen, hatten sich auf dem John F. Kennedy Platz zusammengefunden vor dem Schöneberger Rathaus. Sie mussten viel Geduld aufbringen. Sie mussten das Ende der Sondersitzung des Abgeordnetenhauses nämlich noch abwarten, das sich in einen Parteienstreit fatal genug verstrickt hatte und sich nicht auf eine gemeinsame Entschließung verständigen konnte. Bundeskanzler Kohl wurde mit einem Pfeifkonzert von der Versammlung begrüßt, ganz anders Willy Brandt mit breitem Lächeln, der Mann, der vor 28 Jahren regierender Bürgermeister beim Bau der Mauer war, die jetzt de facto fällt. Walter Momper, der heute regierende Bürgermeister in Berlin, er eröffnete die Reden und er sagte gleich zu Anfang, wir Deutschen, wir sind heute das glücklichste Volk, wir erleben einen der glücklichsten Tage überhaupt in unserer Geschichte, erinnerte aber auch an die Toten an dieser Grenze. Walter Momper sagte, das Volk der DDR habe sich das Recht genommen, sein Schicksal selbst zu entscheiden und in Zukunft würde nur noch das Volk in der DDR entscheiden. Und vielleicht, so sagte Momper, könnten auch wir von der demokratischen Kultur der Bevölkerung in der DDR etwas lernen. Unsere Demokratie ist uns von den Befreiern 1945 geschenkt worden. Die DDR-Bürger, die haben sich die Demokratie selbst erkämpft. Sie wissen, was sie an der Demokratie haben. Die Demonstration vom 4. November in Ostberlin hat eine vorbildliche demokratische Kultur geprägt. Nach der Revolution von 1918, die auch am 9. November stattfand, vor 71 Jahren, ist dies die erste demokratische Revolution in Deutschland, die erste Revolution, die mit völlig friedlichen Mitteln auskommt, die mit friedlichen Mitteln durchgesetzt wird. Wir im Westen, wir bewundern den Mut und wir bewundern die Disziplin der demokratischen Bewegung in der DDR. Die demokratische Kultur der Bürger der DDR ist unverbraucht. Sie zeugt von sozialer Verantwortung und der Abneigung gegen die Ellenbogengesellschaft. Davon werden sich bei uns manche noch eine Scheibe abschneiden können. Willy Brandt, der frühere Bundeskanzler und der frühere regierende Bürgermeister hier in der Stadt, er warnte vor Illusionen und plädierte für einen kühlen Kopf angesichts der Situation. Wir müssen uns dieser geschichtlichen Situation gewachsen erweisen, sagte er. Keiner solle so tun, als wüsste er, wie das Verhältnis zwischen den Deutschen in Ost und West weitergehen würde. Berlin, so sagte er, war immer die Stadt, aber um den Weg zu Deutschland offen zu halten. Das Zusammenrücken der Deutschen verwirklicht sich anders, als es die meisten von uns erwartet haben. Und keiner sollte in diesem Augenblick so tun, als wüsste er ganz genau, in welcher konkreten Form die Menschen in den beiden Staaten in ein neues Verhältnis zueinander geraten werden. Dass sie in ein anderes Verhältnis zueinander geraten, dass sie in Freiheit zusammenfinden und sich entfalten können, darauf allein kommt es an. Und eines ist sicher, es wurde vorhin im Abgeordnetenhaus gesagt, es ist sicher, dass nichts im anderen Teil Deutschlands wieder so werden wird, wie es war. Meine Überzeugung war es immer, dass die betonierte Zeilung und dass die Zeilung durch Stacheldraht und Todesstreifen gegen den Strom der Geschichte standen. Und ich habe es noch in diesem Sommer zu Papier gebracht. Man kann es nachlesen, wenn man will, ohne dass ich genau wusste, was im Herbst passieren würde. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher sagte, das, was jetzt in Berlin geschehe, das erinnere und ermahne daran, dass man nie von zwei deutschen Nationen reden könne. Jetzt kommt Bundeskanzler Helmut Kohl, der als letzter Redner auftrat, ziemlich niedergepfiffen wurde. Und er erinnerte an die Entwicklung in Ungarn und in Polen und er stellte einige Forderungen an die DDR-Führung. Wer wie wir, die wir gerade aus Warschau hergekommen sind, dort empfunden hat, was der Reformprozess in Ungarn und in Polen wirklich gemacht hat, der weiß, dass es jetzt gilt, mit Bedachtsamkeit Schritt für Schritt den Weg in die gemeinsame Zukunft zu finden. Soweit ein kurzer Ausschnitt noch von der Rede von Bundeskanzler Helmut Kohl und damit auf Wiederhören zunächst von Berlin. Vielen Dank, Herr Fink. Wir werden gegen 6:30 noch einmal nach Berlin zurückkommen. In Warschau begrüße ich jetzt den Kollegen Jürgen Fiedig. Herr Fiedig, wie haben die polnischen Gastgeber den Entschluss des Bundeskanzlers registriert, wegen der Ereignisse in Deutschland den Besuch in Polen zu unterbrechen? Der polnische Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki hat großes Verständnis für die Haltung von Bundeskanzler Helmut Kohl gezeigt. Das wird von deutscher wie von polnischer Seite betont. Auf der anderen Seite, wenn man die Öffentlichkeit betrachtet, so ist das Bild durchaus differenziert. Die Morgenzeitungen haben eigentlich noch gar nicht das Ausmaß und die Bedeutung des gestrigen Tages, des gestrigen Abends mitbekommen, hat man den Eindruck, das war nur als Einspalter gemeldet. Allein die Tageszeitung der Solidarität, die Gazeta Wyborcza, brachte als Schlagzeile Europa ohne Mauern und wurde damit diesem Ereignis gerecht. Doch inzwischen scheint sich die Information auch auf einer breiteren Basis zu gestalten. Jedenfalls wurden in den beliebten Fernsehnachrichten Ausschnitte sowohl aus der Geschichte der Mauer gebracht, als auch über das, was in der Nacht geschehen ist, sodass jetzt ein breites Bild vorliegt. Die Polen, der Mann auf der Straße, soweit man das sagen kann, reagiert mit einer gewissen Verhaltenheit auf das, was sich jetzt in Deutschland tut. Man befürchtet ein wenig, dass vielleicht der eigene Weg zur Demokratisierung und zur Marktwirtschaft durch eine ungewisse Entwicklung gefährdet sein könnte. Und die Frage, was weiter, die stellte auch der Fernsehkommentator heute Nachmittag und blieb eine Antwort schuldig. Es wurden, Herr Fiedig, dennoch heute Morgen einige Abkommen unterzeichnet. Ja, insofern der Besuch, oder sagen wir das Wichtigste des Besuches, die 11 Abkommen sind unterzeichnet worden. Außerdem gibt es ja die Resolution des Bundestages, die hier sehr hoch bewertet wurde. Was noch aussteht, das ist natürlich die gemeinsame Erklärung, die auf polnischen Wunsch erst am Ende des Besuches unterzeichnet werden soll und die zwei doch eventuell etwas heiklen Punkte der Besuche in Auschwitz und in Kreisau. Herr Fiedig? Sie sind noch in Warschau. Gibt es denn Programmänderungen durch die Unterbrechung der Reise jetzt? Bitte eine kurze Antwort. Es war sowieso noch unklar, wie der Samstag und der Sonntag verlaufen sollten. Insofern kann man nicht von Programmänderungen für diese beiden Tage sprechen, aber für die beiden folgenden, die dann jetzt vor uns liegen, da ist das Programm geändert worden. Jürgen Fiedig in Warschau, vielen Dank. Bevor das Rathaus in Helmstedt heute Morgen seine Pforten öffnete, standen schon mehr als 200 DDR-Bewohner an, die auf ihr Begrüßungsgeld warteten. Ich müsste jetzt, wenn alles klappt, mit Stefan Schölermann verbunden sein, der dort in Helmstedt im Übertragungswagen sitzt. Können Sie mich hören, Herr Schölermann? Herr Schölermann ist noch nicht da, dann bleiben wir beim Thema. Wir gehen allerdings an den bayerischen Grenzübergang Rudolfstein. Von dort hat uns Peter Lützenkirchen einen Bericht geschickt. Am Grenzübergang Rudolfstein an der Transitautobahn Berlin-Nürnberg rollen seit 1.43 die Wartburgs und Trabant, Skodders und Laders gen Süden in den Freistaat Bayern. Eine kleine Panne. Aber ich muss sagen, der ist halb so wilde. Ich will mal sagen, der hat schon manches ausgehalten. Und das packt er allemal. Und das hab ich ja gesagt, da muss er durchstellen. Bisher bin ich ja gekommen, das ist die Hauptsache. Reisegeschichten. Schon vor 12 Uhr setzte der Rückreiseverkehr ein. Bis zur Stunde sind an dem Übergang an der Transitautobahn rund 6.000 Personen eingereist. Rund 10% davon geben an, dass sie in der Bundesrepublik bleiben wollen. Die Freude und Begeisterung über die neu gewonnene Reisefreiheit endet nicht. Ich war das erste Mal in der BRD und hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich bin völlig überwältigt. Und zwar bin ich mit einem Kollegen, habe ich einen Kollegen lieber geschafft und bin dann eine Runde über Bayreuth Dann hat man das mal angeguckt, was ich noch nie gesehen hatte. Unbeschreiblich, was man da gesehen Wahnsinn. Hat. Da Überfluss an allen. Das ist eben alles da, was bei uns alles fehlt. Wir müssen das erstmal verkraften, alles. Wir kommen auf alle Fälle wieder, sagen wir so. Ne? Laissez-faire allenthalben, die Polizei drückt beide Augen zu, kein Helm, das macht heute auch nichts. Und ein bayerischer Staatsminister hat es mit Frechheit versucht und gemeint, heute einmal in der DDR Mittag zu essen. Wir wollten nach Plauen zum Mittagessen fahren und sind nach gut einstündigen Warten abgewiesen worden, weil wir keine gültigen Reisedokumente haben im Sinne der bestehenden Reisegesetze. Und der Grenzbeamte hat uns mit einem Augenzwinkern gesagt, vielleicht ist es in der nächsten Woche schon anders. Die Reisewelle rollt vor allen Dingen seit 16 Uhr. Seit diesem Zeitpunkt reisten über 2500 DDR-Bürger in die Bundesrepublik ein. Nur 33 davon gaben an, hier bleiben zu wollen. Tausende nutzen den freien Grenzverkehr in Berlin. Harald Kleinschmidt und Hans-Jürgen Fink haben Stimmen diesseits und jenseits der Mauer aufgefangen, die spätestens seit gestern Abend hoffentlich nur noch als Erinnerung an eine vorübergegangene Zeit der Diktatur dient. Eine Stadt steht Kopf. Unmöglich, all die Eindrücke zusammenzufassen und zu verarbeiten, die die Begegnung von zehntausenden Menschen auslösen, die 28 Jahre lang gewaltsam voneinander getrennt waren. Tränen, Freudenfeste auf den Straßen, kilometerlange Autoschlangen an den Grenzübergängen, Chaos in der Innenstadt, eine Sondertruppe, ein Krisenstab der Berliner Polizei, die Schulen schickten am Vormittag ihre Schüler nach Hause. Als 10:50 die Glocken der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zu läuten begannen, blieben auf dem Kurfürstendamm viele Menschen stehen, falteten die Hände zum Gebet auf offener Straße. Vor Ergriffenheit schlugen Ost- und Westberliner die Hände vors Gesicht und weinten hemmungslos. Vor den Zeitungskiosken stehen Besucher von drüben und lesen, was ihnen an westlicher Presse in die Finger kommt. Eine Kneipe am Kudamm verkündete bis 15 Uhr den Umtausch 1:1. Lange Schlangen vor den Wechselstuben und den Sparkassen, die 100 Mark Begrüßungsgeld auszahlen. Hat einer gekommen von dieser Sparkasse dort, Bahnhof Zoo, und hat dann allen DDR-Bürgern gesagt, wo man sich das Geld holen kann. Da haben sich dann die DDR-Bürger verteilt. Deshalb haben die DDR-Bürger vor den Sparkassen gestanden. Wenn Sie Ihr Begrüßungsgeld bekommen haben, was wünscht sich denn so ein junger Mensch als allererstes? Naja, ich werde dann erstmal froh sein, dass ich es habe. Und da ja jetzt die Grenze immer offen sein wird, werde ich heute erstmal in Ruhe gucken und dann das Angebot nutzen und dann öfters rüberkommen zum Gucken und so und dann eben für Weihnachten ein bisschen aufheben. Das kann man da gar nicht alles verkraften auf einmal, das geht gar nicht. Ich habe hier drüben, bin jetzt gerade bummeln gegangen hier und da habe ich gesehen Weintrauben, Pfirsiche, Apfelsinen, Mandarinen. Also alles. Was man bei uns überhaupt nicht kriegt, ja, oder selten kriegt. Es ist aber, ich würde mal sagen, Sie fragen jetzt nur wegen dem Geld, ne? Aber es ist ja viel mehr, dass heute die Grenze aufgemacht wurde. Nachdenklichkeit auch andernorts. Braucht ihr wirklich 86 Sorten Salami? Fragte eine Ostberlinerin nach einem Besuch in der Delikatessenabteilung eines Berliner Kaufhauses. So, nun haben wir den Kollegen Stefan Schölermann in Helmstedt erreicht, zwar nicht im Ü-Wagen, aber am Telefon. Herr Schölermann, wie ist zurzeit die Lage am Grenzübergang? Ja, die Karawane gen Westen rollt hier in Helmstedt weiter. In den letzten 24 Stunden sind 7500 DDR-Bürger in den Westen, in die Bundesrepublik gefahren. Und nur die wenigsten haben die Absicht, dort zu bleiben. 7000 wollen wieder zurück in die DDR. Die Rückreisewelle hat schon eingesetzt. Ungefähr, ich schätze, 1000 DDR-Bürger sind in den letzten Stunden wieder in ihre alte Heimat zurückgefahren. Der Grund, warum sie nur ein paar Stunden in der Bundesrepublik bleiben konnten, entweder sie müssen heute Abend die Nachtschicht antreten oder das spärliche Westgeld, was sie zur Verfügung hatten, ist zu Ende gegangen. Westgeld konnten die DDR-Bürger erhalten, entweder indem sie zum Ortsamt hier in Braunschweig oder Umgebung gegangen sind und das Begrüßungsgeld in Höhe von 100 Mark bekommen haben, oder hilfsbereite Westdeutsche standen hier an der Grenze und haben 10, 20 und 50 Markscheine verteilt. Eine Marktfrau hat heute Morgen am Markt in Helmstedt ihre Kunden gefragt, um Spenden gebeten und hat so ungefähr 1000 Mark eingenommen. Sie hat diese 1000 Mark in 10 Markscheine gewechselt und hier über Stunden verteilt. Ich war vor ungefähr einer Stunde schon auf dem DDR-Gebiet. In Berlin spricht man davon, dass die Mauer faktisch gefallen ist. Hier kann man sagen, dass die Grenzen auch nicht mehr sicher sind. Hunderte von Westdeutschen haben mittlerweile schon das DDR-Gebiet betreten. Herr Schölermann, Sie haben ja nun den ganzen Tag dort in Helmstedt verbracht. Was für Szenen spielen sich da ab? Gibt es da Familien, die sich wieder treffen? Gibt es große Freudenfeiern? Vielleicht beschreiben Sie einfach die Stimmung, die unter den DDR-Bewohnern herrscht, die jetzt erstmals in den Westen kommen. Hier fantastisch. drastisch. Es hat sich ein Spalier aus ungefähr 1000 bis 1500 Westdeutschen gebildet, die die DDR-Bürger begrüßen. Aber die richtigen Freudenszenen haben sich hier in der Nacht abgespielt, weil da kamen hauptsächlich die Übersiedler, die von ihren Verwandten, die schon hier in der Bundesrepublik sind, begrüßt worden sind. Familien sind sich in die Arme gefallen, Freunde und Freundinnen haben sich hier wieder getroffen. Sie wurden mit Sekt begrüßt, mit Champagner wurde hier ausgegeben. Es war ein wahres Freuden- und Volksfest. Wie sieht es mit der Versorgung derer aus, die nun doch im Westen bleiben wollen? Gibt es da genug Aufnahmekapazität in und um Helmstedt herum oder werden die weitergeleitet? Die DDR-Bürger, die jetzt in den Westen reisen, werden vom Bundesgrenzschutz gefragt, ob sie in der Bundesrepublik bleiben wollen oder nicht. Alle, die hier bleiben wollen, kriegen eine Straßenkarte, wo der Weg in das Aufnahmelager eingezeichnet ist. Und für alle, die heute diesen Grenzübergang benutzt haben, um überzusiedeln, sind Aufnahmekapazitäten hier in Niedersachsen vorhanden. Vielen Dank, Stefan Schölermann in Helmstedt. Wir gehen zunächst nach Bonn. Wie die Parteien dort auf die Ereignisse seit gestern Abend reagierten, das schildert Peter Quay. Freiheit kann auf Dauer nicht eingemauert werden. Das ist das Fazit des Bonner Staatsoberhaupts Richard von Weizsäcker zu den jüngsten Ereignissen in der DDR. Lob sprach der Bundespräsident den Menschen im anderen Teil Deutschlands aus für Besonnenheit, Verantwortungsbewusstsein und Augenmaß. Ähnlich äußerten sich heute in einem hektischen Meinungsmarathon alle Parteien in Bonn. SPD-Chef und Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel sieht wie alle eine historische Stunde, das Ergebnis der Politik von Willy Brandt. Vogel. Das, was da geschah, war die Korrektur, nein, die Annullierung des 13. August 1961. Die bewegenden Vorgänge in Berlin zeigen, dass die Mauer jedenfalls de facto gefallen ist. CDU-CSU-Fraktionschef Alfred Dregger sieht seinerseits eine Bestätigung der Adenauer-Politik, der Festigkeit gegenüber dem Unrecht. Dregger meinte zu den Geschehnissen in der DDR: Diese Entwicklung ist unumkehrbar. Wenn das Volk selbst die Sache in die Hand nimmt, und das ist in der DDR geschehen, das ganze Volk kann man nicht einsperren. Die Fraktionssprecherin der Grünen, Antje Vollmer, lobte emphatisch die Bewohner, aber auch die Führung in Ost-Berlin. Sie meinte: Ich bewundere auch den Mut der DDR-Führung, dass er jetzt endlich gewachsen ist zu dieser Entscheidung. Und ich weiß, dass er erzwungen und verführt wurde durch den viel größeren Mut der DDR-Bevölkerung, die jetzt aufgestanden ist und gesagt hat, wir wollen jetzt selber über unseren Weg bestimmen. Otto Graf Lambsdorff freut sich, dass der Gedanke der Freiheit die Mauer aus Beton und Eisen überwunden habe. Er macht aber Einschränkungen, was die angekündigten Reiseerleichterungen der DDR angeht. Lambsdorff. Wir sind uns im Klaren darüber, dass wir Zeugen wirklich eines geschichtlichen Augenblicks geworden sind. Eines Augenblicks, in dem es nach voller Freizügigkeit für alle Deutschen aussieht. Ich sage ausdrücklich aussieht, denn dies ist noch nicht die volle Freizügigkeit für alle Deutschen. Alle haben einen einheitlichen Forderungskatalog, freie Wahlen, Freizügigkeit auch auf allen anderen gesellschaftlichen Ebenen. Die bisher geübte Skepsis gegenüber der DDR hatte heute keinen großen Tag. Wir gehen noch einmal nach Berlin. Im Ostteil der Stadt ging am Nachmittag die Sitzung des Zentralkomitees der Kommunisten zu Ende. Noch einmal wurde auf den Druck der Bevölkerung reagiert. Dabei, Harald Kleinschmidt, wurden einige Mitglieder des soeben ernannten neuen Politbüros schon wieder zurückgezogen. Ja, Herr Groth, auch was sich heute wieder im SED-Zentralkomitee auf der dritten und letzten Sitzung des 10. Plenums abspielte, verdient den Ausdruck historisch. Nachdem vor 2 Tagen das gesamte Politbüro zurückgetreten und mit halbierter Mannschaft neu gewählt worden war, wurde die Parteibasis erneut aktiv. Ihr waren immer noch zu wenig Reformer im obersten Führungsgremium vertreten. Insgesamt 4 frisch gewählte Politbüromitglieder und Kandidaten wurden gekippt. Den als Hardliner verschrienen Hallenser SED-Chef Hans-Joachim Böhme entzog die eigene Basis seines Bezirks das Vertrauen. Auch Werner Walde, dem Bezirkschef von Cottbus, dem größten Braunkohlerevier der DDR, wurde der Stuhl vor die Tür gesetzt. Johannes Chemnitzer war nur einen Tag lang Sekretär für Landwirtschaftsfragen. Ihm folgte der bisherige ZK-Abteilungsleiter für Agrarfragen Semmelmann. Inge Lange, seit über einem Jahrzehnt für Frauenfragen zuständig und immer noch lediglich Kandidatin des Politbüros, zog ebenfalls die Konsequenzen. Ihr Posten blieb bis heute Nachmittag noch vakant. Hart ins Gericht ging das Zentralkomitee mit den früheren Politbüromitgliedern Günter Mittag und Joachim Herrmann. Beide wurden aus dem ZK ausgeschlossen. Mittag warf man dem Kommuniqué zufolge gröblichste Verstöße gegen die innerparteiliche Demokratie, gegen die Partei- und Staatsdisziplin sowie Schädigung des Ansehens der Partei vor. Die Parteikontrollkommission wurde beauftragt, das Verhalten und die Fehlleistung am Mittag zu untersuchen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Veränderungen nicht nur in die SED, sondern auch in der CDU der DDR. Sie bestimmte heute den Ostberliner Rechtsanwalt Lothar de Maizière zum neuen Vorsitzenden und Nachfolger des vor einer Woche zurückgetretenen Gerald Götting. Das neue SED-Politbüro-Mitglied, der alte und neue Chef der staatlichen Plankommission, Gerhard Schürer, kündigte vor dem Plenum Modifikationen der Planwirtschaft an. Er plädierte für eine Einschränkung der zentralen Berichterstattung und die Sicherung ihres Wahrheitsgehalts. Ganz ohne zentrale Kennziffern, sagte er, und Staatsaufträge werde es nicht gehen. Vielmehr sollte in der gegenwärtigen Wirtschaftssituation aber alles, was möglich ist, getan, nichts versprochen werden, was zurzeit unmöglich ist. Und selbstkritische Töne auch vom bisherigen Chefideologen der Partei von Politbüromitglied Kurt Hager, der sein Tapetenzitat zurückgenommen hat. Herr Groth, vielleicht noch so viel. Es schien heute Nachmittag etwa, dass die SED-Führung angesichts der Turbulenz der Ereignisse und ihrer Dramatik sprachlos geworden sei. Es gab nur Verlesungen von Kommuniqués, was die Tätigkeit der Partei- und Staatsführung angeht. Das DDR-Fernsehen und Rundfunk allerdings berichteten ähnlich oder fast genauso oder genauso wie wir hier in Sondersendungen und Interviews von den Ereignissen, insbesondere an der Grenze. Es wurden Leute befragt, die hinüber, herübergingen. Da gab es also kaum Unterschiede zwischen den Medien in Ost und West. Aber die DDR-Führung verhielt sich still und sagte bis vor etwa 10 Minuten nichts. Vor 10 Minuten schaltete das DDR-Fernsehen um auf den Marx-Engels-Platz, den man heute wieder Lustgarten nennt. Eine hochinteressante Änderung, wie ich finde, die auch sehr viel aussagt über die Ideologie, die künftige Ideologie der SED. Und da wurde nun der Beginn der Übertragung eingeschaltet von einer Rede, die Egon Krenz halten soll. Noch ist es nicht dazu gekommen. Es wurden Kampflieder gesungen. Dann als nächstes eröffnete Schabowski, der Medienchef, der neue, die Kundgebung, und dann begann ein Arbeiter zu reden. Wir werden uns bemühen, erste Ausschnitte der Rede von Egon Krenz, falls sie kommen sollte, noch in dieser Sendung unterzubringen. Eine kurze Frage noch, Herr Kleinschmidt. Da wurde ja so viel vom Aktionsprogramm der SED gesprochen. Da war wohl heute nicht viel von zu hören. So ist es. Das wurde auf eine Redaktionskommission vom SED-Zentralkomitee vertagt. Dieses Papier muss wohl noch weiter gefeilt werden. Das ist heute noch nicht veröffentlicht worden. Es wurden nur einige Tendenzen sichtbar, die hat man schon in den vergangenen Tagen gehabt, wie Änderung des Wahlrechts und ähnliche Sachen und auch Änderung der Wirtschaft. Aber das Aktionsprogramm selbst ist bis zur Stunde noch nicht veröffentlicht. Danke zunächst Harald Kleinschmidt nach Berlin. Natürlich verfolgt auch das Ausland das Aufeinanderzukommen der deutschen Nation mit Spannung. Unsere Korrespondenten in den Hauptstädten der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs haben sich umgehört. Wir beginnen in Moskau, wo Hans-Peter Riese eine Erklärung des Außenamtssprechers Gerassimow wiedergibt. Die Rede ist von einer souveränen Entscheidung der Regierung der DDR. Sie hat an ihren Grenzen ein neues Regime für die Grenzüberquerung eingeführt. Die Grenze selber ist dadurch nicht verschwunden, obwohl man beim Lesen vieler westlicher Kommentare genau diesen Eindruck haben könnte. Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang an die Worte von Egon Krenz erinnern, welche er hier an diesem Tisch gesprochen hat. Er sagte damals, dass die Grenze in ihrer heutigen Gestalt aus ganz anderen Gründen besteht und nicht um Kontakte zwischen den Menschen zu verhindern. Die neue DDR-Führung verwirklicht jetzt einen ganzen Komplex von Maßnahmen, die auf die Erneuerung des Sozialismus und auf die Stabilisierung der innenpolitischen Lage, und zwar auf die breite Demokratisierung des gesellschaftlichen Lebens, gerichtet sind. Das sind keine getrennten Teilmaßnahmen, sondern umfangreiche Umgestaltungen, die alle Sphären des Lebens in der Republik betreffen, sowie ihre Kontakte zur Außenwelt. In der DDR wurde ein Dialog des ganzen Volkes eröffnet, ein Dialog zu allen Fragen, welche die Öffentlichkeit des Landes bewegen. Die schon durchgeführten Maßnahmen wurden in der DDR positiv aufgenommen. Die allgemeine Richtung der sich dort vollziehenden Umgestaltung hat in den internationalen Kreisen ebenfalls eine positive Resonanz gefunden, darunter auch in der Sowjetunion. Wir sind sicher, dass diese komplexe Umgestaltung, die vom 10. ZK-Plenum verwirklicht worden ist, zur Erzielung der von der Führung der DDR gesetzten hohen Ziele führen wird. Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen wurde in der Bundesrepublik Deutschland viel zu der sogenannten deutschen Frage veröffentlicht. Erörtert wird die Frage über die mögliche Revision der in Europa existierenden Grenzen. Es ist aber klar, dass keine Beschlüsse der Gerichte in der Bundesrepublik Deutschland sowie anderer innerer Organe, welche lebenswichtige Interessen anderer Staaten berühren, von diesen Staaten sowie der internationalen Gemeinschaft als geltendes Recht akzeptiert werden können. Entsprechend der internationalen Praxis haben die internationalen Verträge Priorität gegenüber dem innerstaatlichen Recht. Bonn sollte sich im Klaren darüber sein, dass eine Politik, welche Pläne zur Änderung von Grenzen zugrunde liegt, welchen Rechtstrick sie sich dabei auch immer als Tarnung ausdenken mag, keinen einzigen Staat in Europa recht sein kann. Eine solche Politik ruft ein Alarmgefühl und wohlbegründetes Misstrauen hervor. Wie man in den Hauptstädten der Westalliierten reagierte, hören Sie nun aus Washington, London und Paris. Vor seinen Fernsehgeräten hat Amerika die historische Nacht in Berlin live miterlebt. Präsident Bush sprach von einem dramatischen Ereignis für die DDR und für die Freiheit. Er kündigte Bonn amerikanische Hilfe an für die Unterbringung der Menschen aus der DDR. Außenminister Baker ergänzte, Washington sei bereit, die dadurch für Bonn bewirkten außerordentlichen Haushaltsbelastungen anzurechnen als Erfüllung von Verpflichtungen im Rahmen der NATO-Lastenteilung. Pentagon-Chef Cheney ergänzte, die Gefahr militärischer Gewalt aus der DDR sei nunmehr geringer denn je in der Nachkriegszeit. Washington war von den Ereignissen in Ost-Berlin so überrascht wie der Rest der Welt. Geben diese Ereignisse Anlass zur Sorge? Das sollten sie nicht, meint Außenminister Baker. Washington ist zugleich intensiv bemüht, seinen Teil beizutragen, um in Moskau kein Gefühl der Provokation aufkommen zu lassen. Wir wollen es niemandem schwer machen, sagt George Bush in Richtung Kreml. Er will mit Gorbatschow über das Geschehen in der DDR Anfang Dezember im Mittelmeer reden. Unter der Hand aber wird deutlich, wie sehr Washington sich sorgt. Die Kette jüngster Entwicklungen könne die Stabilität gefährden. Deshalb geben Washingtoner Politiker den DDR-Bürgern eindringlich zu bedenken, offene Grenzen nun als Signal zum Bleiben zu akzeptieren, falls offene, freie und faire Wahlen dazukommen. In Washington geht die Sorge um, dass in Europa eine alte Ordnung und die mit ihr einhergehende Stabilität zerstört werden könnte, bevor eine neue Ordnung entstanden ist. Dabei gilt Bonn die geringste Sorge. Es gilt als politisch und ökonomisch stark und gefestigt genug, um auch mit weiteren unvorhersehbaren Situationen fertig zu werden. Insofern bekennt Washington eindeutig und öffentlich, in deutschen und mitteleuropäischen Fragen dem Ratschlag der Bundesregierung zu folgen. Die Motive für dieses bemerkenswerte Bekenntnis liegen auf der Hand. Vertrauen in Bonn, gemischt mit der Einsicht, ohnehin keinen unmittelbaren Einfluss ausüben zu können auf den Gang der Dinge und letztendlich auch das Bemühen um politische Rückversicherung. Im Fall einer unerfreulichen Entwicklung ist der Ratgeber Bonn mit eingebunden. In ihrer Furcht vor destabilisierender Eile in Europa haben amerikanische Politiker nicht ungern die Moskauer Mahnung gehört, die Stunde deutscher Einheit sei gewiss noch nicht gekommen. Joachim Lenz in Washington. Das ist ein großer, ein bedeutender Tag für den Frieden, sagte die britische Premierministerin, als sie heute Nachmittag ihr Haus in der Londoner Downing Street verließ. Aber, so fügte Margaret Thatcher auch hinzu, man dürfe nichts übereilen. Schritt für Schritt müssten die Politiker in Deutschland West und Deutschland Ost jetzt vorangehen. Und alle Welt müsse wissen, dass die sensationelle Entwicklung in der DDR vor allem einem Mann zu verdanken sei. The fact is, none of this would have happened without the vision and the courage of Mr. Gorbachev, who started to enlarge liberty in the Soviet Union. Fakt sei, so die britische Regierungschefin, dass nichts von dem geschehen wäre ohne den Weitblick und den Mut von Mr. Gorbachev, der in der Sowjetunion mit der Liberalisierung begonnen hatte. Die Premierministerin hat inzwischen der Bundesregierung angeboten, dass Flüchtlinge in den Kasernen der britischen Armee in der Bundesrepublik untergebracht werden könnten. Die Öffnung der Grenzen war natürlich auch heute in Großbritannien das absolute Tagesgespräch. In Radio und Fernsehen bringen Korrespondenten ständig Reportagen von den bewegenden Szenen in der, wie es ein Reporter formulierte, wiedervereinigten Stadt. Während die Boulevardzeitungen euphorisch über die Entwicklung berichten, gibt es in den Leitartikeln der seriösen Zeitungen auch kritische Stimmen. Einige Kommentatoren warnen vor den politischen Folgen. Der konservative Daily Telegraph prophezeit die Wiedervereinigung Deutschlands und befürchtet, dass die europäische Gemeinschaft jetzt wohl keine Zukunft mehr haben werde. Ein wiedervereinigtes Deutschland, so meint der Leitartikler, bedeute ein politisch neutrales Deutschland. Und dieser wirtschaftspolitische Superstaat werde Europa dominieren. Klaus Kastan, London, für den Deutschlandfunk. Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand fällt die Aufgabe zu, bei seinem bevorstehenden Besuch der DDR ein europäisches Signal zu setzen. Professor Horst Ehmke, der deutschlandpolitische Sprecher der SPD, hat heute auf einer Pressekonferenz in Paris auf diese Terminlage hingewiesen, die dem Élysée eine Schlüsselrolle zuweist. Der Staatsbesuch ist lange vereinbart, nur die Gesprächspartner in Berlin-Ost kamen unvermittelt abhanden. Frankreich eröffnet sich nun die Möglichkeit, auch nach innen überzeugend die deutsche Frage in Angriff zu nehmen. Denn nach dem spontanen Mitgefühl der Menschen, dem Engagement der Medien, den historischen Abend, die Nacht, da die Mauer fiel, den Franzosen nahezubringen, nach des Premierministers noblen Wort, man freue sich mit dem deutschen Volk, setzt Nachdenklichkeit ein. Fragen werden gestellt. Zunächst, was wollen die Deutschen selbst? Es blieb ja nicht verborgen, dass die Bundespolitik in der deutschen Frage sozusagen zum Jagen getragen werden musste und dass das Mauerpathos hochrangiger Gäste bisweilen Gähnen auslöste. Weiter, die Entwicklung gestern war nicht vorhersehbar. Wie berechenbar aber ist eine Politik, die solche Unwägbarkeiten produziert? Man klammert sich in Paris geradezu an Außenminister Hans-Dietrich Genscher, der dafür einsteht, dass Europa durch keine deutsche Entwicklung beeinträchtigt wird. Was kommt drittens auf den westeuropäischen Steuerzahler zu? Frankreich in einer der seltenen Phasen von Prosperität wird nicht anderer Leute Einladungen bezahlen. Auch wird wieder François Mauriac zitiert, der Nobelpreisträger mit seinem Satz, 78 Millionen einige Deutsche machten ihn zittern. Nun, er hat die letzten 19 Jahre nicht mitbekommen. Die, die sich aber hinter diesem Zitat verstecken oder wie der Diplomat François Pio erklären, die Zeit, sich zurückzulehnen, sei noch nicht gekommen, gehören einer antieuropäischen Minderheit an, die es auch in der Bundesrepublik gibt. Sie blieben im Denken des Wiener und Berliner Kongresses befangen, Politik als Kunst des Gleichgewichtes von Nationalstaaten. Man wird darauf achten müssen, dass sich keine unheilige Allianz bildet, die um eines französischen und eines deutschen Linsengerichtes willen das europäische Erbe, seine Zukunft verschleudert. Anmerkungen von Wolfgang Kozian in Paris. Dass die Domino-Theorie im Namen der Freiheit eine späte Rechtfertigung findet, das zeigte sich vor wenigen Stunden in Bulgarien. Über den jüngsten spektakulären Rücktritt in Osteuropa berichtet Georg von Hübenet. Die innenpolitische Entwicklung in Ost-Berlin hat der Reformbewegung von Partei und Staatspräsident jetzt auch auf dem Balkan zum Durchbruch verholfen. Der wahrscheinlich listigste Alleinherrscher Todor Živković, der fast erblindete 76-Jährige des...